Wissenschaftskritik war weitgehend identisch mit Kapitalismuskritik und ging von der nie bewiesenen, inzwischen aber vielfach widerlegten Annahme aus, dass die Wissenschaft nach Überwindung der ihr vom herrschenden Gesellschaftssystem auferlegten Fesseln ihre humane Potenz voll und ganz entfalten werde. Es war nicht das geringste Verdienst dieses 10. Salzburger Humanismusgesprächs, dass es mit dieser Illusion endgültig aufgeräumt hat. So meinte beispielsweise der berühmte Molekularbiologe Professor Erwin Chagaff in seinem Eröffnungsreferat, die Missstände, über die er sich, und zwar keineswegs als einziger, beklage, hätten mit dem politischen System, unter dem die Völker leben und leiden, herzlich wenig zu tun. Der mechanistische, lebensfeindliche Reduktionismus beispielsweise sei in den sozialistischen Volksdemokratien zumindest ebenso vehement wie in den kapitalistischen Ländern. Nur das Tempo des sogenannten Fortschritts ist dort vielleicht etwas langsamer, aber das sei auch schon alles. In der verlogenen Aufblähung der Naturwissenschaften seien sich heute alle zivilisierten Nationen einig. Und was die sogenannte Dritte Welt anlangt, so stehe, wie die jüngsten Erfahrungen in China zeigten, zu befürchten, dass auch sie nicht viel gescheiter sein wird. Die wahre Befreiung vom Kolonialsystem würde sich darin zeigen, dass diese Länder eine andere Haltung gegenüber der Zientifizierung und Technisierung einnehmen als die westliche und östliche Welt. Doch dafür gäbe es so gut wie überhaupt keine Anzeichen. Erwin Chagaff ist mit zahlreichen anderen Teilnehmern dieses Humanismusgespräches zutiefst davon überzeugt, dass an unserer Wissenschaft selbst etwas faul ist und dass ihre Krise, über die auch ihre Triumphe nicht mehr hinwegtäuschen können, keineswegs eine Krise ihrer missbräuchlichen gesellschaftlichen Anwendung ist. Doch wo liegen die eigentlichen Wurzeln dieser Krise? Dazu Erwin Chagaff wörtlich: Die Informationsexplosion ist ein Element des Krisenzustands der Wissenschaft, aber vielleicht nicht einmal das Wichtigste. Es gibt andere Punkte. Zum Beispiel zweitens die enormen und immer weiter anwachsenden Kosten für den Staat, denn die Naturwissenschaften, und sie machen ja den Hauptteil der Wissenschaft aus, sind unglaublich teuer geworden. Da ja der Unterhalt einer neuen, im Wesentlichen funktionslosen Klasse darin enthalten ist und auch noch eine ganze damit verbundene Industrie, nämlich die Industrie, die den reinen, den experimentellen Wissenschaften zu dienen hat. Drittens, die völlige Verschiebung des Gleichgewichts dessen, was man Wissenschaft nannte, zugunsten der Naturforschung. Viertens, das Auftreten des neuen Standes, einer Art von Priesterklasse, der Wissenden, der Forscher, der Experten, die dazu angehalten sind, der Welt das Paradies auf Erden zu versprechen. Fünftens, der jeder menschlichen Schöpfung, jedem menschlichen Gebilde innewohnende Fortpflanzungsdrang, der dazu führt, dass diese neue Klasse immer mehr ihresgleichen zu erzeugen bestrebt ist. Was eine ohnehin vorbildslose und daher haltlose Jugend vollends verwirrt. Und sechstens und vielleicht am wichtigsten, obwohl ich es nicht richtig ausdrücken kann, eine Ratlosigkeit der Menschen vor der Wissenschaft, ein Misstrauen, fast ein Abscheu, der mich daran erinnert, was dem Christentum im 18. Jahrhundert passiert ist, zur Zeit der Aufklärung. Erwin Chagaff, der trotz seines mehr als 40-jährigen Aufenthaltes in den USA seine österreichische Herkunft nicht verleugnen kann, weiß genau, wovon er spricht. Als Molekularbiologe von Rang hat er durch seine bahnbrechenden Forschungen auf dem Gebiet der Desoxyribonukleinsäuren einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis jener chemischen Vorgänge geleistet, die der Vererbung zugrunde liegen. Nicht zuletzt durch den Schock, den 1945 der Abwurf der beiden ersten Atombomben bei vielen denkenden Naturwissenschaftlern auslöste, vor allem aber unter dem Eindruck genetischer Ingenieurskünste, denen sich viele seiner engeren Fachkollegen verschrieben haben, ist er in der Folge zu einer der schärfsten Kritiker der eigenen Zunft geworden. Ein Abweichler und Dissident also, dem man mit Misstrauen, ja mit offener Ablehnung begegnet. So überzeugt Chargaff von der Notwendigkeit humaner Alternativen ist, so skeptisch ist er im Hinblick auf die Chancen ihrer Verwirklichung. Indessen bestand auch in Salzburg selbst über die bloße Wünschbarkeit einer anderen alternativen Wissenschaft keineswegs Einhelligkeit. Für den Philosophen Hermann Löbbe beispielsweise ist die entkonfessionalisierte, entideologisierte und pragmatisierte Wissenschaft, wie wir sie heute haben, der beste Garant unserer freiheitlichen politischen Ordnung. Jeder Versuch, der Wissenschaft erneut Sinn oder gar Heilsbedeutsamkeit zu vindizieren, müsse unweigerlich in den Totalitarismus führen. Für Löbbe verhält sich die unvermindert anwachsende praktische Relevanz der Wissenschaft genau komplementär zu ihrem nahezu vollständigen kulturellen Bedeutungsverlust, der nicht zuletzt darin zum Ausdruck kommt, dass die wissenschaftlichen Weltbildrevolutionen, die heute keineswegs weniger tiefgreifend sind als jene, die seinerzeit durch Kopernikus, Darwin und Freud inauguriert wurden, ihren religiösen und weltanschaulichen Zumutungscharakter völlig verloren haben. Beides, die unvermindert anwachsende praktische Relevanz der Wissenschaft, wie der nahezu vollständiger kultureller Bedeutungsverlust, ist nach Löbbe das irreversible Resultat unserer neuzeitlichen Religions- und Aufklärungsgeschichte, in deren Verlauf die Religion ihre Kontrollfunktion wissenschaftlicher Weltbilder verloren hat, die Wissenschaft hingegen zur bloßen Tatsachenwissenschaft reduziert wurde, die sich auf die Feststellung dessen beschränkt, was der Fall ist. Unter den Bedingungen vollendeter Aufklärung, nach einer neuen, alternativen, vermeintlich lebensbedeutsamen Wissenschaft zu rufen, hieße daher der kulturellen und politischen Regression Tür und Tor öffnen, meinte Löbbe. Allerdings machen wir heute zunehmend die Erfahrung anwachsender Schädlichkeitsnebenfolgen, doch diese seien kein Indiz dafür, dass wir mit unserer Wissenschaft auf dem falschen Weg waren. Was sich in diesem exponentiell anwachsenden Schädlichkeitsnebenfolgen meldet, sei vielmehr die Tatsache, dass wir zunehmend auf Grenzen stoßen, innerhalb deren wir uns, je länger desto mehr, einzurichten haben werden. Wörtlich dazu Hermann Löbbe. Die Krise der wissenschaftlich-technischen Zivilisation, die also eine Krise durch Herausforderung einer Grenznutzenerfahrung ist, diese Krise entzieht der modernen Wissenschaft ihre Legitimität grundsätzlich nicht. Der Relevanzkontrolldruck erhöht sich, aber die Relevanz der Wissenschaft ihrerseits auch. Denn es ist eben diese Wissenschaft, keine alternative Wissenschaft, sondern genau die Wissenschaft, die wir haben, auf die wir angewiesen sind, zur Vermessung von Entwicklungsgrenzen ebenso wie zur Verbesserung unserer Steuerungspotenziale in Annäherung an diese Grenzen, die wir jetzt mehr und mehr schmerzlich erfahren. Ich darf noch eine politische Prognose hinzufügen, dass wir uns in Grenzen, erfahrbar gewordenen Grenzen, allmählich einrichten müssen und dass dabei unsere Steuerungskräfte sehr gefordert sind. Diese Erfahrung wird sich kulturell allerdings nur mit politischen Folgen ausbreiten, wenn die Erfahrung der Schädlichkeitsnebenfolgen uns gesamtgesellschaftlich noch sehr viel mehr unter die Haut geht. Wir leiden noch viel zu wenig, als dass politisch bereits Konsequenzen, wesentliche Konsequenzen aus dem gezogen werden könnten, was hier und in anderen Sälen vorerst noch folgenlos reflektiert wird. Es besteht ein kulturelles, ja politisches Interesse, meine ich sogar, keine alternative Wissenschaft ins Auge zu fassen, sondern mit der Wissenschaft zu rechnen, mit der wir haben. Es besteht darüber hinaus, meine ich, auch ein kulturelles und politisches Interesse, die Wissenschaft in ihrer nachaufgeklärten Rolle als entkonfessionalisierte, pragmatisierte, relevanzkontrollierte, freie Erkenntnisbemühung zu erhalten. Und ich will den Grund nennen. Der Grund ist, dass jeder Versuch, alternativ die Wissenschaft erneut weltanschaulich bedeutsam oder sogar heilswissensfähig zu machen, unter den politischen und sozialen Bedingungen unserer Gegenwart im Totalitarismus enden muss. Die marxistische Theorie von der Gesetzmäßigkeit unserer gesellschaftlichen Evolution, Das ist in sich ein Nonsens. Wer weiß, was Evolution begrifflich ist, weiß auch, dass in Bezug auf Evolution, auch in Bezug auf zivilisatorische Evolution, keine Gesetze angebbar sind, die uns so etwas wie Ziele oder auch nur ihre Zukunft prognostizieren erlauben. Also die marxistische Theorie von der Gesetzmäßigkeit unserer gesellschaftlichen Evolution, ja, das ist das weltgeschichtlich wichtigste Beispiel einer zur Heilslehre erhobenen Wissenschaft, deren totalitäre Anwendungsfolgen überall im Herrschaftsbereich dieser Lehre nicht zufällig, sondern systemkonsequent ist. Der Totalitarismus im Marxismus ist immer eine Konsequenz einer Ideologie und nicht etwa eine unbeabsichtigte Nebenfolge. Und daher ist auch das Beispiel des Marxismus und die historischen Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben, der eigentliche Grund, die das Misstrauen gegenwärtig gegen alle Versuche begründen sollte, unsere inzwischen längst traditionelle, nämlich nachaufgeklärt existierende wissenschaftliche Theorie zu delegitimieren und sie unter ideologisches Kuratell einer neuen, höheren, alternativen Wissenschaft, kritische Theorie oder wie man sie mal nennen mag, zu stellen. In der Tat ist von ihrer pragmatischen Relevanz abgesehen, die sonstige Lebensbedeutsamkeit moderner Wissenschaft mit dem Prozess der Aufklärung in der eingangs skizzierten Weise fortschreitend geringer geworden. Die Wissenschaft hat ihre Tempelfähigkeit inzwischen gänzlich verloren, nämlich in liberalen politischen Systemen, drüben gerade nicht. Aber daraus folgt gerade nicht, aus dem Verlust dieser Tempelfähigkeit der Wissenschaft, die Fälligkeit der Rekonstruktion einer zur Produktion von wissenschaftlichen, heilsbedeutsamen Weltbildern befähigten Wissenschaft. Es folgt daraus vielmehr umgekehrt, ganz im Gegenteil, die Notwendigkeit, gegen Versuche der Wissenschaft erneut solche Heilsbedeutsamkeit zu vindizieren, Resistenz auszubilden. Das ist nötig. Mit der Frage nach einer neuen alternativen Wissenschaft, so provokant diese auch in den Ohren der Verteidiger der herrschenden etablierten Wissenschaft auch klingen mag, befinden wir uns immer noch im Bereich bloßer Wünschbarkeiten. Die entscheidende Frage wäre demgegenüber die, ob eine solche alternative Wissenschaft, wie immer sie im Einzelnen auch aussehen mag, auch möglich ist. Haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, eine andere Richtung einzuschlagen, nachdem die historische Entwicklung nun einmal so und nicht anders verlaufen ist? Und sind wir am Ende dazu verdammt, den eingeschlagenen Weg bis zum bitteren Ende zu gehen? Die Antwort darauf kann nur die Wissenschaftsgeschichte geben, die, Ausnahmen bestätigen die Regel, heute sowohl von den Wissenschaften selbst als auch von der Wissenschaftstheorie sträflich vernachlässigt wird. Es war der Tübinger Soziologe Friedrich Tenbruck, der sich einmal mehr als einer der besten Kenner dieser modernen Wissenschaftsgeschichte erwies. Auf den ersten Blick scheint diese, wie Tenbruck ausführte, nur von den Siegen und Triumphen der Wissenschaft zu sprechen. Von den Niederlagen hingegen, die uns heute immer teurer zu stehen kommen, erzählt sie uns nichts. Ungeachtet der wachsenden Konflikte zwischen Wissenschaft und Leben, müsse eben diese Geschichte dafür als Argument herhalten, dass die Wissenschaft nur so und nicht anders sein könne. Allein der Schein trügt, meinte Tenbruck, denn dieses so und nicht anders geworden sein sei keineswegs das Resultat der immanenten Logik des Erkenntnisfortschritts, sondern das Ergebnis ganz bestimmter Entscheidungen, Grundannahmen und Vorgriffe auf die Natur des Objekts oder auf das erkennenden Subjekts, die wissenschaftslogisch gesehen rein zufällig sind. Genau diese vorwissenschaftlichen Voraussetzungen, ohne die es keinen Erkenntnisfortschritt geben würde, wurden jedoch von der Wissenschaft weitgehend vergessen, ja verdrängt, weswegen dann auch der Eindruck entstehen konnte, dass sie so und nicht anders sein könne. Mit Recht sieht der Herr Tenbruch den ersten Schritt in Richtung einer anderen, alternativen Wissenschaft in der historischen Relativierung ihres quasi-religiösen Absolutheitsanspruchs. Und diese Relativierung könne nur dadurch geschehen, dass ihre vergessenen und verdrängten Voraussetzungen wieder ans Licht der Reflexion gehoben werden. Aus all dem folgt, dass die Vernunft und Logik der Wissenschaft in ihrer Entwicklung größer ist als die bloße Logik ihrer Erkenntnis. In der Wissenschaftsgeschichte kommt die eigene Logik, ihre Annahmen und Vorgriffe zum Zuge. Wo die Wissenschaft diese Annahmen, unter deren Zwang sie selbst operiert, prinzipiell ausblendet, wird sie selbst blind. Sie schiebt dann die Probleme, die sie selbst erzeugt und deshalb lösen müsste, in andere Zuständigkeiten, ethische, politische, ab. Wo die Annahmen, die Vorgriffe, die Bedeutungen, Kapazitäten, der Erkenntnisstatus der Erkenntnisse ausgeblendet werden, wo man Erkenntnisse nur als in ihrer Richtigkeit bestehend sehen will, wird die Wissenschaft blind und die Probleme, die sie erzeugt, werden dann in andere Bereiche abgeschoben. Wie oft haben wir gehört, die Ethik habe mit der Erkenntnis nicht Schritt gehalten, was heute der Ermahnung, nötigen Ermahnung zur Vorsicht und Kontrolle entspricht. Wohl wahr, aber der Fehler liegt doch tiefer. Die Erkenntnis hat im angedeuteten Sinne mit sich selbst nicht Schritt gehalten. Zu Recht sprechen wir heute von den unvorhersehbaren Folgen des technischen Gebrauchs der Wissenschaft. Aber die beunruhigende Tatsache besteht doch darin, dass die Wissenschaft mit solchen Folgen überhaupt nicht gerechnet hat, weil sie sich irrige Meinung über den Charakter ihrer Kenntnisse gebildet hatte, weil sie sich also inmitten ihres Fortschritts über den Charakter der Wirklichkeit getäuscht hatte. Eine Täuschung, die nur deshalb so lange bestehen konnte, weil man sich über ihre stillen Annahmen keine Rechenschaft ablegte. Die Vernunft der Wissenschaft kann nicht darin bestehen, kann nicht nur darin bestehen, Erkenntnisse zu sammeln. Sie muss die Voraussetzungen, welche ihrer Arbeit unterliegen, ans Licht holen. Sie darf nicht auf alten Annahmen sitzen bleiben, welche durch die Entwicklung praktisch, faktisch widerlegt worden sind, noch darf sie dulden, dass sich unkontrolliert neue bilden. Aber die Wissenschaft ist, als sie sich auf Kriterien der Richtigkeit beschränkte, zu einer Arbeit geworden, die sich ihrer eigenen Vernunft im beschriebenen Sinne nicht mehr versichern kann. Im Leben gilt das Unvermögen, mit dem Unberechenbaren zu rechnen, als Zeichen eines mangelnden Wirklichkeitssinns, der im Übermut seiner Träume scheitern wird. Auch von der Wissenschaft darf man verlangen, dass sie sich über das Verhältnis ihrer Erkenntnisse zur Wirklichkeit eine genauere Rechenschaft gibt, als die Plattitüde, dass Erkenntnisse eben Erkenntnisse sind. Solange sie sich nur mit ihren Erkenntnissen befasst, kann das Verhältnis dieser Erkenntnisse zur übrigen, unbekannten Wirklichkeit gar nicht zum Problem werden. Gewiss hat sich die Erkenntnis Einschränkungen gefallen lassen müssen. Aus der Wahrheit ist die objektive Theorie des Systems, aus dieser das System von Hypothesen geworden, aber stets wurde doch angenommen, dass die Wirklichkeit Teil für Teil verlässlich vermessen, das Nichtwissen Stück für Stück verringert werden könne, weil Erkenntnis additiv und kumulativ sei. Wir aber erfahren, dass das Nichtwissen wie ein Schatten unerbittlich mit dem Wissen Schritt hält, weil jede Erkenntnis, indem sie ein Gebiet vermisst, weiteres, neues Neuland in Sicht bringt, das noch zu vermessen ist. Die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben, wächst ins Unbegrenzte, sie erweist sich als unerschöpflich. Schon das wirft die Frage auf, welchen Sinn es denn überhaupt haben kann, das Wissen ständig zu vermehren, wenn das Nichtwissen beharrlich Schritt hält. Und es schließt sich gleich die Frage an, was denn Erkenntnis, die doch einen unabhängig gegebenen Gegenstand voraussetzt, von ihr unabhängig gegebenen Gegenstand voraussetzt, eigentlich bedeutet, wenn die Wissenschaft steigend ihre eigenen technischen Produkte erneut zum Gegenstand der Erkenntnis macht. Das ist ja fast der größte Teil der heutigen Wissenschaft. Ebenso unverarbeitet ist aber die Erfahrung, dass Erkenntnisse anscheinend nur sehr begrenzt additiv und kumulativ sind. Denn von jedem Neuland her, das erobert wird, muss das schon vermessene Altland neu vermessen werden. Und je schneller die Eroberung neuer Gebiete, desto vergänglicher die Theorien. Die unvorhergesehenen Folgen erweisen sich als die Folgen der Tatsache, dass jede Erkenntnis mitbedingt ist durch die noch unerkannte Wirklichkeit. Es ist der Wissenschaft unwürdig, unter dem Zwang von überholten Erwartungen zu operieren. Es ist ihrer unwürdig, ihre geheimen Annahmen auszublenden. Es ist ihrer unwürdig, an der Tatsache vorbeizusehen, dass das Unbekannte mit ihrer Erkenntnis Schritt hält, dass es nicht nur das Unerforschte, sondern offenbar das Unerforschliche gibt, das zu respektieren ist. Denn das ist die nüchterne Erkenntnis, auf die sich unsere Erkenntnis über die Erkenntnis zubewegt. Im Sommer des Jahres 1945 durch den Abwurf der beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki binnen weniger Minuten Hunderttausende von Menschenleben ausgelöscht wurden, ging ein tiefes Erschrecken durch die Reihen der Wissenschaftler, und der Physiker Robert Oppenheimer prägte damals sein später berühmt gewordenes Wort vom Sündenfall der Wissenschaft. Die Frage ist freilich, ob die Wissenschaft nicht schon viel früher, lange vor der Kernspaltung, ihre Unschuld verloren hat. Es wäre natürlich eine müßige Spekulation, sich hier auf Jahreszahlen festlegen zu wollen. Vielleicht begann es bereits damals, als die Wissenschaft sich nicht mehr länger damit begnügte, die Welt zu verstehen, sondern mit Methode daran ging, sie auch zu verändern und nach dem Bild und Gleichnis ihrer eigenen, nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich folgenreichen Abstraktionen umzugestalten. Die Atomtheorie wurde bekanntlich zum ersten Mal von den griechischen Naturphilosophen Leukipp und Demokrit eingeführt, um gewisse Makrophänomene wie beispielsweise jenes der Bewegung zu erklären. Die Kernspaltung mit allen ihren Folgen, den kriegerischen und den sogenannten friedlichen, blieb uns vorbehalten. Und auch das Schießpulver haben lange vor uns die alten Chinesen erfunden, die es jedoch für Feuerwerkskünste verwendeten und nicht zur Herstellung von Geschossen. Das Argument, diesen Völkern und Kulturen habe es eben an der entsprechenden Intelligenz gefehlt, um zu solchen technischen Anwendungen zu gelangen, ist Ausdruck einer Arroganz, die ihrerseits zu gewissen Rückschlüssen hinsichtlich der Intelligenz dessen nötigt, der es verwendet. Schon eher dürfte hier eine Art Scheu im Spiel gewesen sein. Die Scheu, das, was man weiß und kann, auch tatsächlich zu machen. Diese Scheu, die ja zu jenen Lebensbeständen gehört, für die in erster Linie die Religion zuständig wäre, ist uns heutigen, die wir unter dem scheinbar unausweichlichen Zwang stehen, alles machen zu müssen, gänzlich abhanden gekommen. Und auch die Religion getraut sich kaum mehr, gegen bedenkliche Entwicklungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts Einspruch einzulegen, wohl aus Furcht, sich nicht noch einmal, wie seinerzeit im Fall Galilei, zu blamieren. Übrigens, Golomann hat in diesem Zusammenhang einmal treffend vom Galilei-Komplex der Kirche gesprochen. Nun ist die Freiheit der Forschung, die seinerzeit den Mächten der Tradition mühsam genug abgerungen werden musste, gewiss ein kostbares Gut, das nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Doch wie steht es damit heute, da die klassische Trennung zwischen reiner und angewandter Wissenschaft längst hinfällig geworden ist, und nicht nur die Technik als reproduzierte Wissenschaft, sondern auch die Forschung als solche unser aller Leben tiefgehend beeinflusst? Lässt sich im Hinblick auf eine Wissenschaft, die auch als Theorie Praxis geworden ist, die Frage nach den Grenzen, zwar nicht des Wissbaren, wohl aber des Machbaren, immer noch mit dem Argument beiseite schieben, in der wissenschaftlichen Erkenntnispraxis gehe es ausschließlich um die Wahrheit und um nichts als die Wahrheit? Die schöne und einleuchtende Maxime, der zufolge wir nicht alles tun dürfen, was wir technisch können, ist leichter gesagt als getan. In Wirklichkeit ist es nämlich noch niemals gelungen, die technische Realisierung von wissenschaftlichen Entdeckungen auf die Dauer zu verhindern, mochten die ethischen Bedenken auch noch so schwerwiegend sein. Genau hier, wo sich Theorie und Praxis bis zur Ununterscheidbarkeit wechselseitig bedingen und durchdringen, stellen sich heute ethische Probleme bislang unbekannter Art und Größenordnung, deren Lösung weit über die spezielle Kompetenz irgendeiner einzelnen Wissenschaft hinaus das Äußerste an menschlicher Weisheit erfordern würden. Und die Frage ist, ob wir diese Weisheit überhaupt noch aufbringen werden. Im Rahmen des 10. Salzburger Humanismusgesprächs befasste sich der in New York lebende Philosoph Hans Jonas eingehend mit dieser Herausforderung. Jonas, ein Schüler Edmund Husserls und Martin Heideggers, ist seinerzeit durch sein epochemachendes Werk über die Gnosis berühmt geworden. In den letzten Jahren hat er sich zunehmend den Fragen einer Philosophie des Lebendigen zugewendet und ist insbesondere in seinem letzten Buch, Das Prinzip Verantwortung, den neuen ethischen Problemen und Herausforderungen der wissenschaftlich-technischen Zivilisation nachgegangen. In dem folgenden kurzen Ausschnitt seines Referats beschäftigt sich Jonas mit der nahezu vollständigen Fusion zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissenschaft und Technik und mit dem aus diesem neuen Verhältnis sich ergebenden Folgerungen für die Ethik. Was ist das wirkliche Verhältnis? Erstens lebt heute die Wissenschaft in hohem Maße vom intellektuellen Feedback gerade ihrer technischen Anwendung. Zweitens empfängt sie von dort ihre Aufträge, in welcher Richtung zu suchen, welche Probleme zu lösen. Drittens benutzt sie für deren Lösung und allgemein für ihren eigenen weiteren Fortgang selber eine fortgeschrittene Technik. Ihre physischen Werkzeuge, die Werkzeuge der Forschung, werden immer anspruchsvoller. In diesem Sinne hat selbst die reinste Wissenschaft eine Gewinnbeteiligung an der Technik, wie die Technik eine an der Wissenschaft hat. Viertens müssen die Kosten dieser physischen Armatur und ihrer Bedienung von außen beigesteuert werden. Die pure Ökonomie der Sache verlangt die Mitwirkung der öffentlichen Kasse oder sonstige finanzielle Patenschaft. Und solche Fundierung des gut geheißenen Forschungsprojektes, selbst wenn formell an keine Gegenleistung gebunden, without strings attached, erfolgt natürlich in der Erwartung irgendeines späteren Gewinnes im praktischen Bereich. Hier herrscht gegenseitiges Einverständnis. Ganz unverhohlen wird der erhoffte Nutzwert im Antrag für den Zuschuss als empfehlende Begründung aufgeführt oder geradewegs als Zweck in seiner Anbietung spezifiziert. Kurz, es ist dazu gekommen, dass die Aufgaben der Wissenschaft zunehmend von äußeren Interessen anstatt von der Logik der Wissenschaft selbst oder der freien Neugier des Forschers bestimmt werden. Damit sollen weder jene äußeren Interessen selbst herabgesetzt werden, noch die Tatsache, dass die Wissenschaft ihnen dient und damit ein Teil des öffentlich-gesellschaftlichen Unternehmens geworden ist. Doch es soll besagen, dass mit der Annahme dieser Rolle, ohne die es keine Naturwissenschaft des fortgeschrittenen Typus gäbe, aber auch nicht den Typus Gesellschaft, der von ihren Früchten lebt, ich sage, dass mit der Annahme dieser Rolle das Alibi der reinen interesselosen Theorie aufgehoben und die Wissenschaft mitten hinein ins Reich sozialer Aktion versetzt wurde, wo jeder Täter für seine Tat einzustehen hat. Dem füge man noch die allgegenwärtige Erfahrung hinzu, dass sich die Nutzungspotenziale wissenschaftlicher Entdeckungen auf dem Marktplatz des Gewinnes und der Macht als unwiderstehlich erweisen. Das, was sie als tubar gezeigt haben, auch getan wird, mit oder ohne vorheriges Einverständnis darüber. Und es wird überreichlich klar, dass keine Inselhaftigkeit der Theorie mehr den Theoretiker davor schützt, der Urheber enormer und zurechenbarer Konsequenzen zu sein. Während es technisch gesprochen immer noch stimmt, dass jemand ein guter Wissenschaftler sein kann, ohne ein guter Mensch zu sein, so stimmt es doch nicht mehr, dass für ihn das guter Mensch sein erst außerhalb der wissenschaftlichen Tätigkeit beginnt. Die Tätigkeit selber erzeugt sittliche Fragen schon innerhalb des heiligen Bezirks. In dem Grade daher, in dem der Vollzug der Wissenschaft mit welthaftem Handeln durchsetzt wird, gerät er unter die gleiche Herrschaft von Recht und Gesetz, gesellschaftlicher Zensur und sittlicher Billigung oder Missbilligung, der jedes äußere Handeln in einem Gemeinwesen unterliegt. Und natürlich hört seine eigene interne Moral auf, rein territorial zu sein. Schon die Mittel und Wege des Wissenserwerbs können ethische Fragen aufwerfen, lange bevor die extraterritoriale Frage nach der Benutzung des so erworbenen Wissens sich stellt. Wir würden unser Argument nur schwächen, wenn wir es mit notorischen Gräueln illustrieren wollten. Es ist leicht, Einhelligkeit über Beispiele wie etwa diese zu erzielen, dass man nicht, um zu ermitteln, wie sich Menschen unter der Folter verhalten, was für eine Theorie des Menschen vielleicht recht interessant ist, die Folter an Versuchspersonen ausprobieren darf oder nicht töten darf, um die Toleranzgrenze für ein Gift zu bestimmen und dergleichen mehr. Hier denken wir natürlich an die Untaten von Ärzten, Prominenten darunter in Nazi-Konzentrationslagern. Aber unser Problem ist nicht unechte oder pervertierte Wissenschaft, sondern bona fide und regelrechte Wissenschaft. Und da fragen wir, wenn wir uns an unzweifelhaft legitime und sogar lobenswerte Zwecke halten, ob es zum Beispiel erlaubt ist, nicht krebskranken Subjekten Krebszellen zu injizieren oder einer Kontrollgruppe von Syphilis-Patienten die Behandlung vorzuenthalten. Beides tatsächliche und schließlich an die Öffentlichkeit gelangte Vorkommnisse in Amerika und beide der Absicht und wohl gar der Tatsache nach hilfreich für einen wünschenswerten Zweck. Ich vermeide eine vorschnelle Antwort, denn die Frage ist verwickelt. Ich behaupte aber, dass sich hier im inneren Arbeitsprozess der Wissenschaft selbst sittliche und rechtliche Fragen auftun, welche die territorialen Barrieren der Wissenschaft durchbrechen und sich vor dem allgemeinen Gerichtshof der Moral und des Gesetzes stellen müssen. Der öffentlichen Autorität dieses Forums muss sich selbst die vielgerühmte Freiheit der Forschung beugen. Vieles spricht dafür, dass es der außerordentliche Erfolg der Wissenschaft war und ist, der bis zum heutigen Tag die Frage nach Alternativen nicht so recht aufkommen lässt. Wie der Biologe und Theologe Günther Altner, selber einer der führenden Exponenten alternativer Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland, in seinem Referat über Defizite wissenschaftlicher Wirklichkeitserfahrung aus ökologischer und ökopolitischer Perspektive ausführte, beruht dieser Erfolg der modernen Naturwissenschaft und insbesondere der modernen Biologie auf der einseitigen Präparierung unserer Sinne, auf der rigiden Abtrennung unserer subjektiven Wünsche und Wahrnehmungen vom Erkenntnisprozess, auf der Konzentration auf das isolierte Detail, auf der Instrumentalisierung der planmäßig eingeengten Beobachtungsperspektive und auf der Beschreibung des auf diese Weise Ermittelten durch die Mathematik. Diese Erkenntnispraxis liegt auch allen technischen Nutzungen zugrunde. Wo die belebte Natur in dieser Weise dem verfügenden Eingriff unterworfen wird, wird sie auf das Zählbare, Messbare und Wägbare reduziert. Die Folge davon ist, dass es heute keine von menschlichen Verfügungsinteressen freie Natur mehr gibt, und zwar auch dort nicht, wo man aus wohlverstandenem Eigeninteresse Natur- und Umweltschutz praktiziert. Es gibt, so kann man resümieren, keine von menschlichen Verfügungsinteressen freie Natur mehr auf der Erde. Und auch dort, wo das Ökomanagement eingriffsfreie Naturschutzgebiete fordert, ist letztlich ein manipulatives Interesse mit im Spiel. Die Regenerationspotenziale der Natur werden gezielt zum Eigennutz des Menschen eingeplant. Hier im Bereich des Naturschutzes und der absolut würdigen, absolut schutzwürdigen Naturschutzgebiete hier am äußersten Ende der wissenschaftlich-technisch bedingten Nutzungskette darf und soll die ungeschmälerte Vielfalt der Natur jene Beeinträchtigungen wieder wettmachen, die ihr durch einseitige Erkenntnis- und Nutzungsinteressen zugefügt wurden. Was schwingt in jenem Schielen auf die Selbsterneuerungskräfte der Natur, auf die man rechnet, wenn man heute dem Naturschutz so stark das Wort redet? Sind es die Überreste jener Ehrfurcht vor dem Leben, von denen Herr Jonas gesprochen hat? Ist es ein ferner, allerfernster Nachhauch jenes begrifflosen Offenseins und jenes interesselosen Innewerdens, das die Mystik des Meister Eckhart als die Voraussetzung für die Begegnung mit der Wahrheit in der Wirklichkeit nennt? Wäre ich von so umfassender Vernunft, so sagt Meister Eckhart in seiner zweiten deutschen Predigt, wäre ich von so umfassender Vernunft, dass alle Bilder, die sämtliche Menschen je in sich aufnahmen und auch alle Bilder, die in Gott selber sind, in meiner Vernunft stünden. Aber wäre ich derer inne ohne Eigenschaft, sodass ich keines mit Eigenschaft begriffen hätte, im Tun oder Lassen mit Vor noch mit Nach, dass ich also in diesem gegenwärtigen Augenblick frei und ledig stünde in der Wahrheit, so wäre ich Jungfrau ohne jedes Hindernis von Bildern. Erich Fromm ist es gewesen, der in seiner Kritik an der Haben- und Zugriffsstruktur des neuzeitlichen Erkennens auf diesen Text von Meister Eckhart aufmerksam gemacht hat. Bedenkt man den Text von Meister Eckhart, dann vermag man zu ermessen, wie unendlich weit wir heute vom kognitiven Nachvollzug dessen entfernt sind, was bei Meister Eckhart als Erfahrung der Wahrheit auf der Ebene religiösen Vollzugs begegnet. Wir haben es hier mit einem Weg der Erfahrung zu tun, der seit dem Mittelalter zunehmend mehr verlassen und vernachlässigt wurde und von seiner Ausrichtung her die unverzichtbare Ergänzung zu dem Weg der Präparierung, Abtrennung und Instrumentalisierung darstellt, wie ihn die neuzeitliche Vernunft beschritten hat. Wer die religiöse Erfahrung als Korrektiv für die Habenmentalität objektivierenden Erkennens heute beschwört, der muss die Radikalität des Eckhartschen Ansatzes durchlaufen. Wieder dahin zurückkehren, wo wir uns längst seit Bacon und Descartes auf dem Königsweg des Herrn- und Meisterseins über die Natur eingelassen haben. Damit stehen wir erneut vor dem Problem der Geschichte und ihrer determinierenden Macht. Mag sein, dass sich in Zukunft vielleicht noch mehr als bisher Bacon und Descartes als falsche Propheten entpuppen werden. Doch was hilft uns diese Einsicht, wenn wir unter dem Zwang der Geschichte den einmal eingeschlagenen Weg zu Ende gehen müssen, selbst wenn sich endgültig herausstellen sollte, dass es sich um einen Irrweg handelt? Und sind nicht die von Günter Altner zitierten Repräsentanten eines alternativen, gewaltfreien Erkenntnisweges, Giordano Bruno, Goethe, Viktor von Weizsäcker, die Reihe ließe sich beliebig erweitern, allesamt gescheitert, auf dem Königsweg der exakten Wissenschaft am Rande liegen geblieben? Wer heute die Frage nach einer alternativen Wissenschaft im Ernst bedenken will, muss all dies in Rechnung stellen. Für Günter Altner ergeben sich daraus die folgenden Konsequenzen. Erstens, ich wäre missverstanden, wenn man meine Analyse als ein Ausspielen des verfügungsfreien Erfahrungsweges gegen den faktisch vollzogenen Siegeszug der verobjektivierenden Erkenntnis in den Naturwissenschaften interpretieren wollte. Wohl aber halte ich die unkontrollierte Dominanz des Letzteren für lebensgefährlich, trotz aller Erkenntnisse und Bequemlichkeiten, die er uns beschert hat. Zweitens, in den Belastungsfolgen der technologischen Nutzungspraxis von Natur spiegeln sich die Defizite einer Erkenntnispraxis, die vom Prinzip für objektivierende Erkenntnis ausgeht. Drittens, wir müssen die beiden Erkenntniswege, den Weg der verfügenden und den Weg der nicht verfügenden Erkenntnis, kritisch aufeinander zulaufen lassen. Nur so wird das zwischen ihnen liegende Feld ungenutzter Erkenntnis- und Nutzungsmöglichkeiten erschlossen. Niemand wird eine Rückkehr in goethische oder frühere Zeiten empfehlen. Viertens, die Forderung nach Naturschutzgebieten und Naturschutzparks kann als irrationaler Reflex des öffentlichen Bewusstseins auf die bisherige Praxis der Naturausbeutung auftreten. Sie kann aber auch als Element einer neuen ökologischen Nutzungsordnung und Theorie verstanden werden, die weit über die Biologie hinausgreift. Fünftens, zur Realisierung dieses Konzeptes ökologische Nutzungstheorie und Praxis bedarf es der Einrichtung einer ganzen Reihe von Wissenschaftsgebieten, die ich in erster Annäherung als angewandte Ökologien bezeichnen möchte. Sechstens, was schließlich die Theorie der Ökologie betrifft, so kann es sich dabei nur um die Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit des gemeinsamen Überlebens in der einen irdischen Lebenswelt handeln. Es geht hier nicht um eine eingeengte Form von Wissenschaft und schon gar nicht um eine Naturwissenschaft. Es geht um eine grenzenbewusste Form der Weisheit, die in ihrer Bereitschaft, ihre Teilhabe an der zeitlichen Evolution vergänglicher Lebewesen in der Natur zu akzeptieren, der Descartes'schen Logik unveränderlicher Wahrheit diametral entgegenläuft. Siebtens, die Erfahrung der Bedrohung der einen irdischen Lebenswelt im Bewusstsein des Einzelnen und einzelner Gruppen ist die Voraussetzung für eine wissenschaftlich-technische Rationalität, die dem Leben zu dienen versucht. Wir brauchen eine andere Wissenschaft. Und ihr Zustandekommen ist unabdingbar gebunden an die Bereitschaft, sich am Leben zu beteiligen und nicht über das Leben zu verfügen. Brauchen wir eine andere Wissenschaft? Es war wohl kaum zu erwarten, dass dieses 10. Salzburger Humanismusgespräch auf diese Frage eine erschöpfende Antwort finden wird. Wie jedoch die Lebendigkeit, ja Leidenschaftlichkeit der Debatten zeigte, wird diese Frage auch in den kommenden Jahren nicht verstummen, sondern ganz im Gegenteil noch ganz erheblich an Bedeutung gewinnen. Vielleicht liegt die Alternative gar nicht so sehr in der Konstruktion einer anderen Wissenschaft, als vielmehr in der Wiederentdeckung jener anderen Formen menschlichen Erfahrungswissens, deren Erkenntniswert durch den Monopolanspruch der exakten Wissenschaften fast vollständig zerstört wurde. Dazu bedürfte es allerdings einer grundlegenden Relativierung, ja Entzauberung des quasi religiösen Ausschließlichkeitsanspruchs wissenschaftlicher Wahrheit. Vor allem aber müsste die Wissenschaft von jenem anwachsenden gesellschaftlichen Erwartungs- und Relevanzdruck entlastet werden, dem sie nur um den Preis immer größer werdender Substanzverluste zu entsprechen vermag. Dazu wird es vermutlich noch einer wesentlichen Verschärfung der bereits heute spürbaren Grenzerfahrungen bedürfen. Vielleicht werden sich aber auch die in der jüngsten Veröffentlichung des Club of Rome geäußerten Hoffnungen erfüllen, dass die Menschheit einmal auch ohne Schock lernen wird, das Notwendige zu tun. dann hätte nicht nur jene kleine Wissenschaft eine Chance, wie sie Erwin Chargaff vorschwebt, sondern auch die Wissenschaft als schöne Kunst, für die der Biologe Joachim Illies zum Abschluss der Tagung in einer im besten Sinne des Wortes erbaulichen Rede, oder sollte ich lieber sagen Predigt, ein ebenso leidenschaftliches wie liebenswürdiges Plädoyer gehalten hat. Nun noch einmal ganz deutlich, meine Damen und Herren, es gibt längst eine andere Wissenschaft. Sie steht nicht im Rampenlicht, da prasseln keine Nobelpreise, da prasselt noch nicht mal ein kleiner Stipendium, da prasselt überhaupt nichts. Aber die gibt es, diese Wissenschaft, die reine, anschauende Wissenschaft, die wollen wir uns auch nicht vermiesen lassen durch den berechtigten Protest gegen den Missbrauch von Wissenschaft. Wissenschaft kann so bescheiden sein, so ehrfürchtig und damit so harmlos, im Gegenteil, so positiv für den Fortschritt der Welt, wie man nur möchte. Wer hätte Angst vor einer solchen Wissenschaft? Denken Sie an den Physiologus, den Beginn der Naturwissenschaft, über den wir heute nur lächeln, weil er in der Tat sehr viel Religion und sehr wenig naturwissenschaftliche Beobachtung bringt. Und das scheint naturwissenschaftlich dann eben bedenklich. Aber wer hätte Angst vor einem Naturwissenschaftler, der nach Physiologus-Manier die Welt betrachtet, nämlich jedes Stück Schöpfung ehrfürchtig danach hinterfragt, was Gott ihm wohl damit sagen wollte? Da können wir uns dann sehr darüber unterhalten und hätten wunderbare Gelegenheit, noch 1000 Jahre Symposien durchzuführen, was denn da nun im Einzelnen der Storch, die Biene, der Efeu das oder der Floh uns zu sagen hat in dieser Welt. Aber die Grundeinstellung wäre plötzlich ganz anders, nämlich die absolute Gewissheit des Mittelalters. Creatio et Scriptura sind die beiden großen Formen, in denen Gott mit uns spricht, seine Offenbarung und seine Schöpfung. Diese Haltung ist jedenfalls, ob sie nun richtig ist oder falsch, das überlassen wir den Philosophen zu beurteilen, sie ist auf jeden Fall nicht gefährlich für den Fortbestand der Welt. Und darum ging es uns ja zunächst einmal. Sie ist eine schöne Kunst, sie ist eine Ars Amabilis. Und unsere jungen stürmischen Studenten haben uns an den Türen rüttelnd vorgehalten, wir, ich auch, betrieben Orchideenwissenschaften und säßen im Elfenbeinturm. Ja, kommen Sie doch rein, wie schön ist es in so einem Elfenbeinturm. Lassen Sie es uns doch zusammen genießen, dass es noch ein Stück Elfenbeinturm gibt, solange man uns da noch sitzen lässt und die Schönheit dieser Welt betrachten. Ist es schlecht, Orchideen zu bewundern, zu systematisieren, nur weil dabei nichts herausspringt für die Welt? Und diese gleiche Welt, die entsetzt ist darüber, dass so viel, nämlich so viel Böses herausspringt aus den angewandten, falsch angewandten Wissenschaften, wirft uns zugleich vor, dass wir mit den Orchideenwissenschaften nichts derartiges zustande bringen. Nein, die Andacht im Kleinen, die stille Forscherfreude, schätzen Sie sie nicht zu gering. Es gibt Tausende von Menschen, auch heute noch in unserem Land, die oft sogar nebenberuflich diese Art Wissenschaft betreiben und damit ein Stück Kultur schaffen. Ein Stück von dem, was Herr Professor Chargaff da das Gedächtnis der Menschheit nannte, erweitern helfen. Wie merkwürdig, dass dies Leute, oft, vor allen Dingen, wenn sie nicht professionalisiert sind, bei uns Dilettanten und Amateure heißen, was einen außerordentlich verächtlichen Nebenklang hat. Als wenn wir alle nicht genug Latein und Französisch könnten oder Griechisch oder Italienisch, um zu begreifen, was das heißt. Liebende, liebend zugewandt der demütigen Aufblätterung des großen Buches der Natur. Davon geschieht der Welt kein Schaden, sondern davon geschieht ihm viel Gutes. Brauchen wir eine andere Wissenschaft zur Frage der Verantwortbarkeit des wissenschaftlich-technischen Fortschritts? Über dieses Thema brachten wir eine Sendung von Dr. Oskar Schatz. Er berichtete vom Salzburger Humanismusgespräch 1980.